Kundgabe 4292. Empfangen durch Bertha Dudde am 3. und 6.5. 1948. Ende der Erlösungsperiode. Letztes Gericht. Die Erde wird zu einer Richtstätte werden für alle Menschen, die mir fernstehen. Ich werde mein Urteil sprechen nach Gerechtigkeit. Und wehe denen, die verdammt werden. Die Erde wird sie verschlingen. Und ihre Seelen werden aufs Neue den Gang gehen müssen, durch die Schöpfungen der neuen Erde. Dies ist beschlossen seit Ewigkeit. Denn das Gesetz der Ordnung muss aufrechterhalten bleiben. Am Ende einer Erlösungsperiode aber wird dieses Gesetz gänzlich missachtet, was stets Zerstörung bedeutet. Die Menschheit, die in einer solchen Zeit lebt, völlig meiner Ordnung widersprechend, fällt dieser Zerstörung ebenfalls anheim. Doch immer ist es nur die Außenform, die der Zerstörung zum Opfer fällt. Die Seele aber, das Geistige, verwandelt sich nur, das heißt, sie bezieht andere Außenformen, und dieser Wandlungsakt ist das Gericht. Das Geistige, das schon im Zustand einer gewissen Freiheit war, wird erneut gefesselt in der festen Materie. Dieser Akt wird sich vollziehen, weil meine Weisheit ihn von Ewigkeit als ein Mittel erkannte, das mir gänzlich fernstehende Geistige wieder zu mir zurückzuleiten. Es ist ein Mittel, das wohl wirksam, aber für das Geistige unsagbar qualvoll ist, und das ich darum nur dann anwende, wenn keine andere Möglichkeit einer Annäherung an mich mehr besteht. Doch solange eine Erlösungsperiode geht, weise ich stets auf ihr Ende hin, um die Menschen zu bewegen, auf Erden noch die Annäherung an mich zu suchen, um ihnen die Bedeutsamkeit des Erdenlebens klarzumachen und sie zu veranlassen, meinem Gesetz der Ordnung gemäß zu leben. Die Menschheit aber will an ein Ende nicht glauben. Sie betrachtet das Erdenleben als Selbstzweck, nicht, wie es ist, als Mittel zum Zweck. Und sie bleibt daher unberührt den Vorstellungen derer gegenüber, die um meinen Plan von Ewigkeit wissen und in meinem Auftrag aufklärend wirken sollen auf Erden. Diese sind in der Wahrheit unterrichtet. Sie sind durch die Stimme des Geistes belehrt worden, meinem Willen gemäß. Ihr Denken ist erleuchtet. Und so werden sie stets nur das Rechte erkennen und den Irrtum von der Wahrheit zu unterscheiden wissen. Sie sind eingeweiht in meinen Erlösungsplan. Ihnen wird volles Verständnis aufgehen und sie werden auch Kenntnis haben von dem Ablauf einer Erdperiode. Sie werden an den Menschen selbst und an den Erscheinungen, die vorausgesagt sind seit Beginn einer Erlösungsepoche, die Zeit des Endes erkennen und also mit Sicherheit darauf hinweisen können, so sie als meine Vertreter auf Erden den Menschen mein Wort verkünden sollen. Diese sollt ihr Menschen anhören und euch ihre Worte zu Herzen nehmen, denn sie sind von mir euch gegeben. Ich selbst spreche durch den Mund jener zu euch. Es ist mein Geist, der aus ihnen spricht, weil ich selbst euch belehren will, weil ich euch mahnen und warnen möchte um euer Seelenwillen. Ihr sollt des Endes gedenken. Ihr sollt eurer Unvollkommenheit gedenken und der großen Kluft, die noch zwischen euch und mir besteht, so ihr sündig seid. Ihr sollt euch mir anvertrauen, auf dass ich selbst mich eurer annehme, und ihr sollt in mir euren Retter sehen aus geistiger Not. Nur die geistige Not veranlasst mich, euch in irdische Not geraten zu lassen. Denn so ihr nun meine Diener anhöret, werden meine Worte leichter Eingang finden in euer Herz, und ihr werdet auch ein Ende dieser Erde für möglich halten. Ihr werdet mehr Fühlung haben mit dem geistigen Reich, von wo euch Hilfe kommt in mancherlei Weise. Suchet mich als Vater und liebevollen Gott zu gewinnen für euch, doch lasset mich nicht zum strafenden Richter an euch werden. gewinnet euch meine Liebe, auf dass ihr nicht meinen Zorn zu fürchten brauchet. Überwindet die Materie, damit ihr das geistige Reich unbeschwert betreten könnet, und schaffet und wirket, auf dass ihr selig werdet. Denn kurz ist die Zeit, wo ihr noch wirken könnet. Es kommt der Tag, da von einem jeden Rechenschaft gefordert wird, wo ich richten werde die Lebendigen und die Toten, wo ich scheiden werde die Böcke von den Schafen, wo jeder Seele los nach ihrem Willen ist. Seligkeit im Reiche der freien Geister oder erneute Bannung in der Materie, ein Höllenzustand, den ihr fürchten sollet und vor dem ich euch bewahren will. Darum glaubet, was euch zugeht, durch den Mund der Seher und Propheten. Glaubet, dass es mein Wort ist, das aus der Höhe euch gegeben wird, auf das ihr Gnade findet und selig werdet am Tage des Gerichtes. Amen.